Portugiesisch. An der University of South Florida studierte er und sang dann Jazz und aber auch Klassik. Und er ist Bariton im Opernchor der Opera Tampa und spricht gut Italienisch. Er lernte es in Rom und Französisch, was er eben auch studiert hat. Für diese Sprachen arbeitete er von Anbeginn der Opera Tampa Company mit und die Opera Tampa begann ja 1996 hier in Tampa Bay. Straz Center for the Performing Arts Präsidentin Judy Lisi begann ihre Operngesellschaft Mitte der 90er Jahre, da sie, selbst ehemalige Opernsängerin, damals die Leitung als General Director, die sie heute noch ist, CEO des Straz Performing Arts Center war und ist. Meist finden die 2 bis 3 Aufführungen der Oper in dem 2600 Platz großen Mossani Hall statt oder auch einmal in der kleineren Ferguson Hall, wie zum Beispiel die sehr, sehr schöne Operette, die wir dort auch sahen. Und da natürlich ging es um was sehr Österreichisches, ein bisschen Leha. Lisi verpflichtete damals nämlich Maestro Anton Coppola, der berühmten Filmfamilie, Onkel von Regisseur Francis Ford Coppola, Großonkel von Schauspieler Nicolas Cage und so weiter, für die musikalische Leitung der Oper. Klein aber oho, der Maestro hatte alles im Griff und Lisi kannte ihn bereits aus ihrer Gesangskarriere. Der Opernorchesterleiter blieb, bis er fast 100 Jahre alt war, nahm im Jahr 2012 seinen Abschied, dirigierte aber 2 seiner Opernpremieren. Er schrieb die Oper Sacco and Vanzetti über die berühmten Anarchisten und brachte diese auf die Bühne der Opera Tampa im Jahre 2001 und dann eine späte Oper Lady Swan White, ein Märchen, das er in Tampa vor einigen Jahren uraufführte. Das war, glaube ich, 2018 und der Maestro ging auf die 100 zu. Die erste Oper war Puccinis Madama Butterfly. Damals gab es 1 bis 3 Opern in der Saison. Eine der weiteren großen Produktionen war eben Aida, zu denen unser Gespräch gehört, das aber dann mehrfach in dieser Opernzeit von 20 Jahren auf die Bühne kam. Man hat auch immer wieder die schönen bekannten Opern dann vorgeholt. Also immer ist bei dieser Bühne wie Italiens schöne Arena in Verona auch natürlich die Frage, ob man mit Tieren arbeiten soll oder nicht, gerade bei Aida, das ja in Nordafrika spielt. Opera Tampa hat sich nicht mit Tieren als Darsteller befasst, jedoch auch einmal mit digitaler Technik, wie ich mich erinnere. Projektionen des Bühnenbildes, Versuche hat man dazu gemacht und das war ein Deutscher, der da technisch versiert die digitale Kulisse auf die Bühne projizierte, und zwar ein Deutscher namens, soweit ich mich erinnere, Joachim Schamberger. Die Opera Tampa hat bereits 2009 einen Ehrenpreis nach seinem ersten Maestro benannt, die Anton Coppola Excellence in the Arts Award, und diesen Preis an große Namen wie Kathleen Battle, Renee Fleming, Deborah Voigt und Placido Domingo verliehen. Diese Stars der Opernbühne kamen alle gern ins schöne Florida, um selbst an dieser Verleihung teilzunehmen. Einige haben sehr, sehr schön gesungen. Placido ist ja inzwischen Dirigent geworden, also er hat diese Urkunde mitgenommen und hat natürlich auch eine Gala mitbesucht, glaube ich hier. Also man hat sich an ihm erfreuen können, schön, schön Weltstars in Tampa zu begrüßen. John Smith gehört zu den 50 bis 60 Mitglieder großen Opernchor der Opera Tampa. Er lernte sein Deutsch in der Schweiz, sagt er, als Jazzsänger unterwegs. Eine Musik, die übrigens dort sehr beliebt sei, wie er sagte, und wir auch schon wissen, ich aus persönlicher Erfahrung, der Sohn einer Freundin ist großer Jazzmusiker in der Schweiz, gehört zu Ronin. Und Der John Smith, John E. Smith nämlich, war damals dort involviert in der Schweiz. Und ich musste mich auf Schweizerdeutsch verständigen, erklärte er im Gespräch, spricht aber doch mit uns Schriftdeutsch, wie man in der Schweiz sagen würde. Also ein Hochdeutsch. Die Opern-Company-Managerin Marion Sassen, die, wie sie sagt, eigentlich den Titel Mädchen für alles trage, ist selbst aus dem Norden Deutschlands nahe Hamburg und immer bemüht, eine Brücke in dem globalen Metier Oper zu schlagen. Als sie hörte, dass John Deutsch sprechen kann, bot sie ein gemeinsames Gespräch zu Johns Doppelrolle als Sprachcoach und Opernchormitglied an. Was für eine schöne Idee, um die Oper Tampa unseren Hörern bekannter zu machen, meinte Marion. Auch ich finde das ganz toll. Während unser Gespräch in die Anfangsjahre zurückgeht, der Opera Tampa, also die späten 90er Jahre, hat die Opera Tampa 2016 bereits ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Immer noch unter der Leitung von Judy Lisi übrigens. Und John E. Smith hat sich ja hunderte von Stunden als Sprachcoach und Opernchorsänger absolviert. Gerade an dieser Oper natürlich. Dass er am liebsten mit Italienisch arbeitet und Coppola auch dieses Land als seinen Ursprung liebt, machte die Zusammenarbeit mit dem Maestro im Chor und auch als Sprachcoach sehr angenehm. John sagt, die italienische Sprache sei leicht, leicht. Auch Coppola sprach ein wenig Deutsch übrigens, wie ich in einem Interview mit dem Maestro später einmal erfuhr. Marion Sassen leitete die Opera Tampa Company, also als Company Manager, fast 10 Jahre lang oder sogar 11, glaube ich, bevor sie zu der Oper in Eugene, Oregon als Assistant des Direktors wechselte. Ihre Liebe zu dieser Musik ließ sie bei dieser Arbeit verbleiben. Man schätzt die Zuverlässigkeit, die sie als rettender Engel beweist, und ich erinnere mich an einen Tag, an dem sie einen Opernsänger in großer Not zum Zahnarzt brachte und viele andere solche Notfälle, die sie mit ihrem Einsatz begleitete. Gewissenhaft ist auch John beim tagtäglichen Job bei einer Hypothekenbank. Abends dann singt er im Chor und arbeitet mit den Opernsängern und Sängerinnen, um genau den richtigen Ton und die richtige Aussprache zu erreichen. Das gilt auch für seine Arbeit im Chor übrigens, wo er auch schon mal einem Tenor aushelfen muss. Auch das schafft der Bariton, wenn es nötig ist. Aus der Publikumssicht sind die Opernchöre in West-Florida übrigens hervorragend. Denn Florida bringt so manchen langjährigen Sänger nach Umsiedlung in den sonnigen Süden wieder zur Bühne. Hören Sie nun unser Gespräch mit Sprachcoach und auch Opernchormitglied John E. Smith und Company Manager Marion Sassen. Ich mal vor, ganz einfach. Okay, ganz einfach. Ihr Name? Was sage ich? Mein Name ist John Smith. Ich bin der Sprechcoach, französische und italienische Sprechcoach von Opera Tampa. Und meine erste Oper war die zweite Oper Carmen. Die zweite, ja. In der 10-jährigen Serie. In der 10-jährigen, jawohl, jawohl. Und wir sitzen auch mit Marion Sassen, die hier dazwischen... ja, das tut mir leid. Nein, aber gut. Denn sie spricht schon ein bisschen besser Deutsch als John. Und jawohl. Obwohl, ich manchmal bin ich da nicht mehr so sicher. Was bist du jetzt zurzeit? Du hast einen neuen Titel immer wieder. Nein, es ist immer noch Producing Manager. Ich bin der Company Manager, wenn die Oper kommt. Mhm. Aber es ist immer dasselbe, immer Mädchen für alles. Mhm. Und die Produktion, du sitzt jetzt schon vor den nächsten 2 Jahren, hast du gesagt. Oh ja, na nächstes Jahr, bis April 2006. Das reicht ja. Ja, doch, muss man schon sagen. Ich bin ja auch noch 5 Jahre hinterher, leider. Oh Gott, also das noch nacharbeiten. Nachtragen immer, ja, auf jeden Fall. Aber Mädchen für alles ist charmant gesagt, denn eigentlich auch die Überseherin für alles, also sie muss es managen und das ist schon wichtig. Und John, also Sie haben eine Aufgabe, zumindest den Leuten allen Italienisch und gutes, kein Deutsch, aber das sprechen Sie auch? Ja, ich habe in der Schweiz gelernt. Ich habe in den 87 Jahren mit einer Schweizer Jazzgruppe gezogen in Zürich. Ja, und dann und alle die anderen Leute, sie sprechen nur die Schweizertüsch. Ja, und das, was Sie gelernt haben, haben Sie von denen gelernt? Nein. Das war sehr schwer für mich, für die andere Person. Ich habe gelernt, ich habe nicht so langsam, ein bisschen schneller bitte, ja. alle diese Musik-Terminologie. Ja, aber dann sagt man Allegro oder sagt man das nicht im Jazzbereich? Nur schnell? Benutzt man die italienischen Termini? Nein? Nein. Gar nicht. Mhm. Im Jazz, ja. Im Jazz, italienische, nein. Das könnte ja sein. Aber in der Schweiz, die haben die Jazz, die amerikanische Jazz und die Blues so gern. Das ist unglaublich. Absolut. Unglaublich, ja. Absolut. Ich habe gesagt, ich kenne einen Jazzmusiker in der Schweiz, der allerdings jetzt erst zur Musikhochschule geht. Ja. Also er ist noch sehr jung. Aber das ist sehr interessant. Und jetzt Italienisch haben Sie gut gelernt? Also auch in der Schweiz? Oder no, ich habe die Italienisch gelernt in Italien. Ja, in Rom. Ich bin ein spanischer und französischer Lehrer in der katholische Schule. Aha, gewesen. Und mein Vater war ein Russisch. Ah, ein Russe. Und ein also Russe, können Sie auch ja, Russisch? Ja. Ja, Wahnsinn. Und ich spreche Spanisch, Französisch, Portugiesisch. Aha, ja. Und ein bisschen Deutsch. Ja, ich glaube, das ist schon sehr viel Deutsch, das kann man sagen. Das ist nicht so schlecht. Nein, absolut, absolut. Und jetzt, Herr Marian, Sie haben gesagt, es gibt unheimlich viele interessante Geschichten und die kommen ja immer nur dann, wenn man so im Gespräch ist und ist kein Tonband dabei. Genau, natürlich. Und was waren denn da für Geschichten, die der John erzählt hat, die so interessant sind? Ach, das war nur so süß, wie er erzählt hat. Ich habe ihn gefragt, ob er gerne Deutsch, ob er vielleicht gerne mit hier im Programm rein möchte. Und er sagte, ja, aber ich glaube, und dann hat er mir die ganze kleine Geschichte, wie er in was er gelernt hat, da. Es war nur ganz kurz, ja, aber ganz niedlich. Mhm. Und der Akzent ist ein ganz europäischer, also mit allen möglichen Dingen, verschiedenen Sprachen drin. Mhm. Ja, ja. Ja. Sehr südlich. Sehr da ich von Norddeutschland bin. Ja, sehr südlich? Ja. Okay. Okay. Ja, klar, also bis in die Schweiz hin. Also wenn man Allgäuer hört, ist das auch schon Richtung Schweiz, das stimmt, ja. John, Theater hinter der Bühne ist das, was wir uns heute, wofür wir uns interessieren. Was machen Sie mit den Sängern, wenn man so eine Oper hat wie diese? Wie arbeiten Sie da mit den Sängern? Sie arbeiten mit dem Chor jetzt hier. Ja. Und ich bin ein Bariton mit dem Chor. Mhm. Also Sie singen mit. Yeah. Und in dem Falle coachen Sie die auch oder nicht? Ja. Sagen wir mal kurz, ich meine, da ich normalerweise ja den Chor versuche zusammenzuhalten und so ist das. Und da brauchen wir natürlich den John immer. Wir haben meistens, alle Gruppen sind vertreten, alle Sprachgruppen oder Singgruppen. Mhm. Und du meinst jetzt höhenmäßig? Ja, genau. Oder wie Bariton, wie John ist. Ja. Und er hat normalerweise die Bässe und die Baritons unter sich. Mhm. Und also ist er im Chor, singt er sowieso schon mal. Mhm. Also das ist schon mal da. Und dann, wenn das zur Aussprache kommt, hat er auch nochmal, dass er die Leute beiseite nimmt und dann ihnen das nochmal beibringt, wie man das ganz genau sagt. Mhm. Oder sagen wir mal, da sagt der eine, sagt man das auf Italienisch nicht so oder nicht so. Mhm. Und dann sagt er, wenn ich nicht selber weiß, dann finde ich es heraus. Aber normalerweise weiß er. Mhm. Also dann ist das genauso wie eigentlich, wenn man die Sprache lernt zuerst. Ne? Man setzt sich hin und sagt das immer wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Und so lernt man das. Und wie ist es in dieser Oper? Gibt es da spezielle Sachen, die sehr schwer sind für Amerikaner zu lernen? Nein, ich denke, dass Italienisch ist sehr, sehr einfach. Einfacher als andere Sprachen. Englisch ist sehr, sehr, sehr schwer. Das ist nicht so einfach, Englisch. Englisch für andere, jetzt für andere. Ja, für andere, also jawohl. Chinesen oder so müssen jetzt Englisch singen, dann ist es schwieriger. Jawohl. Ja, aha. Aber die Italienische ist sehr einfach. A, come si dice in italiano, sie sprechen... Nur A. Ja. I, nur I. Ja, in das ist kein runder Laut. In amerikanischer ja. A, O, O. Ja, ja. Sehr, also sehr diese schwer. Ganzen leichten Umlaute, das ist stimmt. Okay, das ist es nicht. Morgens, wie sieht Ihr Tag aus? Was machen Sie? Sie kommen her und dann? Morgens? Mhm. Morgens, ich arbeite mit einer Mortgage Company. Aha. Opa, macht man abends. Abends. Also es gibt noch andere Jobs, die in Ihrem Leben sind. Das ist mein anderer Job, jawohl. Ah, ja. Sie sehen zu, dass die Leute genug Geld haben, um ein Haus zu kaufen. Das ist wichtig. Also Sie sind nicht mehr Lehrer. Nein, das ist auch, jetzt sind Sie abends Lehrer, gut. Also kommen Sie nachmittags hierher? Ja, aber nur für die praktischen, nicht wahr? Wenn wir Probe haben. Wenn wir Probe haben, jawohl. Ja. einmal für Monate machen wir das normalerweise. Einmal am Montagabend, dann trifft sich der Chor. Und, also das ist ongoing, das ist etwas, was ständig passiert, auch wenn keine Opernsaison ist oder nur eigentlich nur für die Oper. Sagen wir mal, für größere Opern mit einem großen Chor brauchen wir mindestens 14 Proben. Vor die Premiere? Nur vor dem zum Beispiel für die Premiere von Sacco und Vanzetti mit dem Maestro, das war ein Debüt, ein Premiere. Ja, das war eine neue Opera. Wir haben 30 oder 40. 4 oder 5 Worker. Gearbeitet. Das war sehr zum viel. Schluss. Jawohl. Er meint zum Schluss, falls wenn Maestro kommt, dann haben wir ja fast jeden Abend. Und das sind dann normalerweise 3 Wochen, 2, 3 Wochen vorher. Aber wie zum Beispiel für die Premiere so haben wir. Für Turandot oder Carmen, 2 Wochen. Und wir können da ja noch gar nicht reden, weil wir noch gar nicht wissen, was nächste Saison kommt. Aber das wird sehr großartig. Also auch eine Premiere unter Umständen? Nicht gerade eine Premiere, aber es ist Maestros Lieblingsstück. Und es ist das letzte, was Puccini geschrieben hat. Und jetzt weiß natürlich jeder sowieso schon. Opernfans zumindest. Aber das ist und er wollte es schon für lange Zeit machen. Es ist nur sehr teuer für uns. Und wir sind ja nun mal eine kleine Company hier. Und aber Maestro wollte das schon so lange machen. Wir sind jetzt schon 3 Jahre dabei und versuchen das. Und Judy Lisi, unser Präsident hier, sagte, wir sollten das jetzt mal machen. Es wird höchste Zeit. Ja, man guckt immer, wenn jemand älter wird. Und der ist jetzt auch schon Mitte 80, gell, Maestro? Der Maestro ist unglaublich. Ja, energetisch, unheimlich. Ein Puccini-Expert. Er hat in die letzte Monat mit der Sopran Angelina Giorgio ein Puccini-Schallplatten gemacht. Ein Puccini-CD gemacht. Ja, wunderbar. In Italien, Sie kommen diese Woche, CD. Diese Woche. Also kommt heraus diese Woche, diese CD. Wunderbar. Und dann sollte man in den Geschäften danach schauen. Also Anton Coppola ist der Maestro, wer das immer noch nicht weiß. Weil wir wissen es zwar, aber vielleicht unsere Hörer nicht. Und er kommt immer und hat eigentlich alle diese Opernproduktionen dirigiert. Er ist wirklich ein Faktotum. Ja, also man kann zu ihm kommen. Und er spricht auch Deutsch ein klein bisschen. Wir haben schon mal mit ihm gesprochen. Aber das ist, finde ich, sehr interessant. Welche Sprache wird im Allgemeinen in der Oper gesprochen? Wenn jetzt die Oper italienisch gesungen wird, ist es eigentlich weltweit Englisch oder kommt es auf das Land an? Wenn Sie jetzt mit anderen Musikern sind, in der Schweiz zum Beispiel, was ist die Sprache der Bühne? Was ist die Theatersprache? Ist sie die Landessprache oder ist es... Das bisschen, was ich davon weiß, ist, ich weiß nicht, als John in der Schweiz war, haben sie normalerweise Schweizerdeutsch gesprochen? Schweizerdeutsch. Kein Englisch. Und vielleicht in Deutschland, nur in Deutsch? Ja. In Deutschland ist es meistens so, dass ich weiß, dass sie Deutsch sprechen. Weil alle Amerikaner, die nach Deutschland gegangen sind und da leben und da Oper singen, die können alle sehr gut Deutsch. Und ich denke, das ist, weil sie auf der Bühne sind und weil man doch meistens noch da Deutsch spricht. Aber sogar hier habe ich gesehen, wenn der Direktor sehr gut Italienisch kann, wenn zum Beispiel der Stage Manager und die ganzen anderen Leute, die da rundherum arbeiten, alle Italienisch können, manchmal sprechen sie nur Italienisch. Ich habe Maestro und manche von den Direktoren nur in Italienisch gehört, zumal. Und Italienisch mehr als Französisch. Ich glaube, Italienisch wäre dann wahrscheinlich die zweite Sprache, die man am meisten spricht, auch hier sogar, obwohl Englisch natürlich, alle, die hierher kommen. Und was ist unglaublich für die Maestro ist, er arbeitet ohne Musik. Ich habe die Partitur, aber das ist geschlossen. Ja. Okay, page 30, bitte. Also unglaublich. Zahlen sogar der Seiten, Und schon 86 Jahre und 87? 88 Jahre dieses Jahr. Unglaublich. Und viel Energie. Ja, er singt jede Rolle. Jede Rolle. Singt sie vor. Nein, nicht nur vor. Während und laut. Ach so, tatsächlich auch beim Dirigieren. Er wird so emotional. Das ist so ein Ausbruch, der da kommt. Und da kann er sich nicht helfen. Und es kommt aus ihm heraus. Und er kann jede Rolle singen. Ja. Also wenn wir jetzt nun aber ihn nun bei der Vorführung sehen, aber da dann sagen die Musiker schon immer. Also bitte leise. Ja, ich kann das natürlich im Radio nicht sehen. Wir haben alle den Finger vor den Mund getan bekommen. Also, ja. dass man leise ist, ja, schön. Ja, aber manchmal, aber es ist wirklich die Musik, das bringt ja wirklich unwahrscheinlich viel aus ihm heraus. Oder für uns alle ja auch. Ich meine, ich habe hier schon so einige Male gestanden, nur in der Probe und die Tränen, die kullern, da kann man sich gar nicht helfen, weil das einfach so überwältigend schön oder traurig oder manchmal schön eigentlich. Die Musik, die nimmt einen so mit. Und ich habe noch nie Oper gerne gehabt. Ich meine, ja, aber wenn man sieht, dass jemand sich damit befasst und vor allem auch die Passion lebt, nicht? Und das gibt ein langes Leben, wenn man das macht, was man absolut liebt. Mhm. Und wenn Sie, was ist denn für Sie, ist das wunderschön, im Chor zu singen? Wie ist das Gefühl? Ja, ich habe so gerne hören diese Sängerin in Szene, diese Arias, und wir singen mit dieser... Ja. Diese Sterne, die Stars, Opernsterne. Die sind wirklich Weltklasse. Jawohl, Weltklasse. Wie ist es denn, meine Mutter hat in Wiesbaden im städtischen Chor gesungen, es ist schon viele Jahre her, aber sie hat gesagt, sie hätte also immer, sie hat Sopran gesungen und dann, wenn die Alt nicht ganz gut konnten, dann hat sie da auch schnell noch mitgesungen, damit die also das geschafft haben. Wenn sie jetzt coachen, dann machen sie das mit Stimme, aber auch mit Gesang. Und wenn jetzt jemand dann neben singt, während der Aufführung, können Sie sich dann, gehen Sie dann mit oder machen Sie Ihre Sache und dann haben Sie... Auf die eigene Stimme konzentrieren. Ja. John kann das sehr gut. Mhm. Da kann da ein Soprano sein, da kann da ein... Aber wenn die falsch singen Tenor und singen. Sie haben einen Bass und Sie könnten auch dem Bass helfen. Ja, helfen Sie auch. Und diese Tenors auch. Auch den Tenors. Das ist nicht so einfach für mich, vielleicht Bariton, ja. Aber auch beim Chor, da kann man dann manchmal ein bisschen heben und sagen, hier Leute. Der Dirigentmeister, er sagt da, John, Sie können ein bisschen Tenor diese Sektion singen. Die Tenors sind nicht so gut hier. Ja. Singen Sie Tenor. Jawohl, Maestro, hilf mir. Ja, da muss man ein gutes Gehör haben, dass man das alles gut kann. Also das habe ich nicht, leider. Ja. Hier stehen noch zwei Damen und die hören andächtig zu, was wir an Deutsch sprechen. Und die eine Dame ist Spanierin. Sagen Sie mal Hallo. Aber Sie können ein bisschen Deutsch. Nur ein bisschen. Aha. Wo haben Sie Ihr Deutsch gelernt? In Deutschland, in Amerika? In Hamburg. Ja. Da kommt die Marion fast her. Ja. Sehr schön. Das ist ein gutes... Bitte, in der Hamburg Academy. In der Hamburg Academy, toll, sehr schön. Ich dachte, in Virginia. Aha, ja, sehr schön. Also ist es immer... Sie haben zwei Kinder. Aha, die können aber auch Spanisch, aber wahrscheinlich nicht so viel Deutsch. Ja. In der Musical-Szene, die jetzt in Europa sehr groß ist, ist viel Musical, wird gesungen. Da ist die Sprache eher Englisch, weil sehr viele Amerikaner kommen und es ist nicht so streng, glaube ich. Es ist ein bisschen ein anderes Klima. Oper ist immer noch sehr traditionell. Und die Oper hier in Tampa, wie ist diese Aufführung? Haben Sie schon Kostüme gesehen? Sie müssen doch auch in Kostüme als Chor. Ja, Bilder. Was? Es sind Sklaven und sie sind gerade in einer Woche durch die Wüste gelaufen. Also sind sehr staubig. Dementsprechend sind auch die Kostüme. Sackkleider. Ja, genau. Ganz genau. Und kriegen Sie denn dann Maß genommen? Ja. Für diese Kostüme braucht man nicht viel. Da muss man nur wissen, wie groß die Leute sind und wie breit der Umfang ist für die Brust. Weil man ja doch, wenn man singt natürlich und man braucht dann schon ein bisschen Platz, damit man gut singen kann. Das ist nicht so gut für die Opern Tabe Chorus hier in AIDA. Wir sind die äthiopische Sklaven. Wir haben ein Make-up. Ihr seid schwarz angemalt. Ja. Also er reizt sich schon die Arme, also Sie haben dann viel ich dran. Ich habe diese nicht so gerne. Aber Sie haben ja nicht viele Haare, das heißt, Sie können das immer noch übertünchen. Nur die Damen müssen jetzt aufpassen. Kriegen die Perücken oder manche kriegen Kapuze? Perücken. Manche kriegen Perücken, aber ich glaube, wenn man so ist, da braucht man dann nur ein bisschen Make-up haben. Eigentlich brauchen Sie hier nur in die Sonne zu gehen. Nicht schwarz, genau. Ein bisschen mehr Sonne. Ja, genau. Ja, aber ansonsten, wir haben nur Bilder gesehen von den Kostümen, da das nicht unsere Produktion ist diesmal. Kommt aus Orlando. Diesmal. Und das war eigentlich in Texas. Ich glaube, das war eine Texas... Urinszenierung. Also ja, diese genau, spezielle, Urinszenierung. Ursprüngliche Inszenierung. Was heißt das Set? Das Set war von Portland, Oregon. Ja, sogar. Kommen die Sets. Also Szenenbild, ja. Die Kostüms? Wieso? Na gut, in Texas war ich total falsch davor. Okay, also, wir werden das Ganze umändern. Es ist alles Portland. Ich glaube, es ist Portland, Oregon? Ja. Und im Dezember müsst ihr dann alle nach Miami fahren und da gibt es eine King Tut-Ausstellung. Dann könnt ihr dann sehen, wie Ägypten wirklich aussieht. Nicht wie Verdi, sondern wie das unter Tutanchamun war. Ja, was ist, wir wissen schon ungefähr, was als nächstes kommt. Marian, Sie haben gesagt, dieses ist eine ganz merkwürdige Sache. Diese Woche sollten alles Proben sein und aus Orlando kommt man aber erst zur Premiere sogar. Orlando hat die letzte Vorstellung am Dienstag. Das ist das erste Mal für uns auch. Normalerweise. Was war mit Pirates of Penzance? Waren die nicht aus Orlando? Das war auch von da. Ja, aber das war was anderes. Das war auch hier bei uns in der kleineren Halle. Das war eine ganz große Sache mit dem Umbau. Ja, genau. Aber eigentlich ist natürlich eine Co-Produktion. Aber eine Riesenoper, und da hat sie schon recht, müssen sehr viele Wagen kommen mit sehr vielen. Und natürlich, das ist natürlich schwer dann für uns, weil man braucht mindestens eine ganze Woche schon alleine, um das Szenenbild aufzubauen und um die Lichter genau richtig dahin zu bringen. Die Scheinwerfer müssen eingestellt werden und normalerweise dauert das lange. Und die armen Leute, die nehmen die Oper auseinander am Dienstagabend, nachdem sie fertig sind, wird alles aufgeladen. Also nächsten Dienstag quasi. Wir sind jetzt zwei Tage noch, Und dann fahren sie das in der Nacht hier rüber. Morgens dann um 8 Uhr wird hier alles wieder ausgepackt und wieder zusammengebaut. Und dann haben wir am Dienstag nochmal eine Probe mit den Supers, die unsere Extra sind. Und Supers singen nicht, hast du nein, gesagt? Die stehen nur brav rum. Ja, ein Super ist für die Bühne genau wie ein Extra ist in den Movies. Genau dasselbe. Und, sie singen nicht und sie sprechen nicht. Nein. Aber sie haben viel zu tun. Dein Mann war mal super. Ja, der hat eine große Flasche gehalten, weil sie noch genau, sehr stark war. Ein Wasserverkäufer. Und ich glaube, Wasserverkäufer könnten sie auch sehr gut. Der Naida braucht die armen Leute nach einer Woche durch die Wüste zu laufen. Etwas staubig, ja. Ja. Und, die Supers und der Chor, die werden am Dienstag dann üben. Und dann am Freitag erst kommen die ganzen Hauptdarsteller an. Und dann wird alles zusammen, kommt einmal noch alles zusammen, eine Stunde bevor die Eröffnung ist. Vor der Aufführung. Ja. Und am Sonntag ist die Matinee. Ja, und dann Sonntag haben wir noch. Also Freitagabend Aufführung, dann kommenden Sonntag noch einmal. Ja. Also Wahnsinn. Wirklich, also eine super Leistung von allen hinter der Bühne, auch der Chor und auch das, was, aber die sind ja nun eingespielt in Orlando, aber dass immer wieder ein neuer Chor jetzt kommt und die neuen Supers, wie man aufpassen muss, dass man auf der Bühne die gleichen Cues hat, dass man weiß, wo man stehen muss und wo man hinfährt. Ja, und das ist eigentlich sehr interessant. Das ist das erste Mal, dass wir das mitgemacht haben in diesem Fall, dass wir wirklich eingebaut werden noch in die Aufstellung, die wir schon vorher gemacht haben. Es ist nicht so einfach, weil normalerweise schon in einem Gebäude, wenn man zusammenkommt und dann soll man sich, sagt der eine, ich muss hier hin, ich muss dahin, das muss gemacht werden, das ist schon schwer in unserem Gebäude. Mhm. Aber wenn man das dann noch mit einer anderen Stadt machen muss, ist das sehr, sehr schwer. Mhm. Es fällt immer etwas unter den Tisch. Sachen, die man denkt, dass man das ganz klar gemacht hat, das wollen wir. Jemand anderes hat das gar nicht gehört sagt, ach nein, wir hätten eigentlich heute von 2 bis 5. Nein, eigentlich doch nicht von 2 bis 5. Es geht schneller. Es dauert nur eine Stunde. Wir wollen ja mal sehr hoffen, dass die Hauptakteure zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Der Chor kann ja viel machen. Ja, doch die werden wahrscheinlich die werden ja auch alle zusammen hierher gebracht, denke ich schon. Mhm. Und Sie wissen, die Maestro Coppola, er kommt die Freitag. Ja, oh Gott. Und wir haben nur eine Stunde für alle diese Musiker machen. Ja. Wir haben ein bisschen Angst. Ja. Aber Maestro wird da vor allen stehen mit seinem Stöckchen und alle werden auch mitsingen. Und alle werden auf ihn gucken und er sagt jetzt und dann gehen alle los. Darum, das ist der Conductor ist der Dirigent ist das Ist das A und das O? Das A und O, genau. Ja, ja, ja. Und wir haben die Augen offen. Ja, ja. Und die Ohren offen. Und die Ohren offen. Und den Mund hoffentlich auch offen, damit sie viel singen. Ja. Und falls einer mal nicht hat, da kommt immer jemand und mit dem Ellbogen dann gleich in die Rippen, wenn einer nicht aufpasst. Ja. Ah, ah. Ja. Wir möchten keine Solo vom Chor-Member. Ja, ja, der Chor muss zusammenstehen. Das ist wie ein gutes Orchester. Alle zusammen. Ja, ja, genau. Auf der Reihe. Das heißt, ich hoffe immer, dass alle gut singen und ihr hofft, dass alle nicht zu gut singen. Ja, ja, ja, ja. Nein, alle singen eigentlich immer sehr gut, muss ich schon sagen. Wenn Maestro da ist, weil er nicht gerne halbe Sachen macht. Also wenn sich das nicht sehr gut anhört, dann nimmt er sie auch, müssen sie auch am Morgens kommen, mittags kommen, abends kommen. Mhm. Und darum sollte unser Chor sich eigentlich sehr gut fühlen, weil er uns gefragt hat, weil er gesagt hat, unser Chor sollte doch hier mit reinspringen, weil für diese große Halle wäre das sehr gut. Und er weiß, dass der Chor gut ist. Also sonst wäre das nicht gewesen, sonst hätte man aus Orlando alles gebracht und nicht den Chor noch dazu. Ja, zwischen dem Geld natürlich, weil man jemand hier rüberbringen muss und dann weiß ich nicht, ob die hin und her fahren. Mhm. Wahrscheinlich schon, würde ich denken, weil das eins von den teuren Sachen in der Oper ist natürlich, dass man die Leute, die Unterbringung für die Leute, die nicht aus der Stadt kommen. Ja, da müssten die Gilde-Mitglieder einspringen und ihre diversen Gästezimmer zur Verfügung stehen. Ja, aber natürlich, man weiß man das ja von sich selber, wenn man in eine andere Stadt fährt, möchte man nicht unbedingt jemand anderen Gast sein. Man möchte lieber sein eigenes Hotel haben, wo man nach Hause kommen kann, seine Sachen hinschmeißen kann, Füße hoch. Man braucht sich nicht mehr zu unterhalten. Natürlich. Leider ist das so. Ich darf mich noch einmal ganz herzlich bei den beiden für das nette Gespräch bedanken und auch Ihnen fürs Zuhören und Ihnen einen schönen Sonntag und eine schöne Woche wünschen. Seien Sie nett zueinander, schauen Sie sich eine der Opern an, die im Internet von der Met oder den hiesigen Operngesellschaften gezeigt werden, und freuen Sie sich an oder auf die Herbstsaison, in der es wieder Oper und das auch live geben wird, egal in welchem Format. Oper ist ganz, ganz wichtig, und früher gab es Grammophonplatten, heute ist die Sache im Digitalen, sogar mit Video, alles zu haben. Es ist nie so schön wie Live-Oper, wenn man davor sitzt oder davor steht, das ist ganz klar, und beides lege ich Ihnen sehr, sehr ans Herz, weil es sehr, sehr viele Sänger gibt, die dies sehr nötig haben, dass wir sie unterstützen. So eine schöne Stimme will gehört werden, und wir hoffen, dass Sie das miterleben, so oder so oder so. Ich bin Susanne Nielsen am Mikrofon und an der Technik wie immer unser Bill Davidson. Vergessen Sie nicht, wir haben auch Literatur im Programm, und Sie können sich dort die schönsten Bücher, Sie können auch nach Filmen schauen. Alles wird im Internet gemeldet und auch unter Umständen zur Verfügung gestreamt, wie Sie wollen. Tschüss, ciao, seien Sie nett zueinander und tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Neu, neu, neu, lesen Sie gerne? Literaturecke mit Christine, Britta und Co. Ich empfehle Ihnen unsere neue Literaturecke. Eine Liste mit Buchempfehlungen von Christine, Britta und anderen Freundinnen. Jede Woche neu in unserem Blog. Machen Sie mit. Schreiben Sie uns zu Ihrem Lieblingsbuch, Bücher und anderes zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn Sie bei unserem neuen Buchclub mitmachen. Leser und Leserinnen wie Sie, senden Sie uns Ihre Empfehlungen und sagen Sie uns, was Ihnen daran gefallen hat. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Über Messenger oder direkt auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns über Ihre Ideen. Ihre Susanne Nielsen.